Mein Kaffee ist der beste und das nicht seit letzter Woche. Ich hab immer wieder Gäste und das hat sich rumgesprochen. Findest du alles außer Kicks, ey, kannst du rauchen oder Games playen? Da draußen in der Sonne oder auf der Couch, wenn's regnet. Schein live und sitze draußen. Wenn es regnet oder graupelt, chillt man eben auf der Couch ab. It's always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella and I look the other way as they are kissing their hellos and I'm pretending not to see them and instead I pour the milk. Wenn es regnet oder graupelt, chillt man eben auf der Couch ab. Ja, das Leben lebt sich schick aus, das ist eben ein Musikhaus. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. Was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies. When I'm feeling someone watching me and so I raise my head. Hier steht Kunst, hier gibt es Freebeats, eine NPC und Beavis, eine Wiese für die Hunde. Beat und Peace seit erster Stunde. Auf dem Tisch liegt eine Maxim und die Shisha zieht sich lässig. Meine Gäste niemals spießig und die Mieten ziemlich niedlich. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Ich hab Zeit und gute Laune, Sonnenschein live und sitze draußen. Wenn es regnet oder graupelt, chillt man eben auf der Couch ab. Ja, das Leben lebt sich schick aus, das ist eben ein Musikhaus. This rain it continues through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Captain, hey, die Gäste testen Messer, werfen Messer, Härtenmesser, schärfen Luft, Gitarre, Muskelmasse, Gotcha, Schach oder Krieg der Sterne mit imaginären Laserschwertern. Jetzt siehst du etablierte Rockstars verkehren in szeneschweren Ateliers. Lieben meine Gäste seit eh und je das echte Ambiente. Im Coffeeshop zu Tommys Block die Zeit einmal mal stehen zu lassen. Beim besten Kaffee seiner Klasse. Dieses Aroma nimmt Unterricht im Genuss. Aber passt auf, dass ihr euren Zug nicht verpasst. Kommt vorbei, gönnt euch einen Kaffee, der erste geht aufs Haus.